wie sich eine Scherbe umwendet, sondern es ist eine Umlenkung der Seele, welche aus einem gleichsam nächtlichen Tage zu dem wahren Tage des Seienden jene Auffahrt antritt. Das einste Gewissen, das dortige, der beseligende Anblick, ist kein Gegenstand philosophischer Lehre. Es ist nicht mitteilbar. Platon sagt in einem Brief an seine italienischen Freunde, es gebe von ihm darüber keine Schrift und es könne auch keine geben. Denn es lässt sich keineswegs in Worte fassen wie andere Lerngegenstände, sondern aus häufiger gemeinsamer Bemühung um die Sache selbst und aus dem gemeinsamen Leben entsteht es plötzlich, wie ein Feuer, das von einem übergesprungenen Funken entfacht wurde, in der Seele und nähert sich dann schon aus sich heraus weiter. Das Absolute, auf das die Unterhaltung hinzielt, ist in den Dialogen freilich nicht einfach ausgespart. Es klingt in Erzählungen, Gleichnissen, Mythen und Palaioi, Logoi, jenen alten Lehren an, die Sokrates von Priestern und Priesterinnen gehört oder die er bei einem göttlich inspirierten Dichter gefunden hat. Das bekannteste dieser Gleichnisse, das Höhlengleichnis aus dem Dialog Der Staat, hat ebenso die philosophische Suche wie ihr Ziel zum Gegenstand. Und es führt in den Zusammenhang von Schlaf und Erwachen, Vergessen und Erinnerung, Pathos und Makaria Opsis, Leiden und beseligende Schau zurück. Sie Menschen wie in einer unterirdischen, höhlenartigen Wohnung, die einen gegen das Licht geöffneten Zugang längs der ganzen Höhle hat. In dieser seien sie von Kindheit an gefesselt an Hals und Schenkeln, sodass sie auf demselben Fleck bleiben und auch nur nach vorne hinsehen, den Kopf aber herumzudrehen, der Fessel wegen nicht vermögend sind. Licht aber haben sie von einem Feuer, welches von oben und von ferne her hinter ihnen brennt. Zwischen dem Feuer und den Gefangenen geht obenher ein Weg, längs diesem sie eine Mauer aufgeführt, wie die Schranken, welche die Gaukler vor den Zuschauern sich erbauen, über welche herüber sie ihre Kunststücke zeigen. Ich sehe. Sie nun längs dieser Mauer Menschen allerlei Geräte tragen, die über die Mauer herüberragen und Bildsäulen und andere steinerne und hölzerne Bilder und von allerlei Arbeit. Einige, wie natürlich, reden dabei, andere schweigen. Ein gar wunderliches Bild stellst du da und wunderliche Gefangene. Uns ganz ähnliche. Wir starren gefesselt nach vorn, sehen nur die Schatten der Dinge, die hinter unserem Rücken bewegt werden, hören nur das Echo von Stimmen und wetteifern in der Begutachtung dieser Phänomene. Wer aber von den Fesseln befreit und umgewendet wird, der wird einen unwegsamen und steilen Weg hinaufgehen oder vielmehr jemand schleppt ihn da hinauf und ihm werden die Augen schmerzen, wenn er ins Freie kommt. Aber dann wird er die wirklichen Dinge und das wirkliche Licht erblicken und er würde lieber das Feld bestellen einem dürftigen Mann, als bei denen in der Höhle leben. Und wenn er wieder in der Begutachtung jener Schatten wetteifern sollte mit denen, die immer dort gefangen gewesen, würde man ihn nicht auslachen und von ihm sagen, er sei mit verdorbenen Augen von oben zurückgekehrt und es lohne nicht, dass man auch nur versuche, hinaufzukommen, sondern man müsse jeden, der sie lösen und hinaufbringen wollte, wenn man seiner nur habhaft werden und ihn umbringen könnte, auch wirklich umbringen? So sprechen Sie ganz gewiss. Das Höhlengleichnis hat einen mythischen, einen rituellen und einen philosophiegeschichtlichen Hintergrund. Der mythische ist der homerische Hades, wo die Schatten der Toten ohne Erinnerung und Bewusstsein sinnloses Tun und ziellos auf einer Wiese umherschweifen. Odysseus begegnet hier bei seiner Totenfahrt dem Schatten des Achill. Platon spielt auf diese Begegnung mit dem Satz des Achill an, er würde lieber das Feld bestellen einem dürftigen Mann als König bei den Toten sein. Der rituelle Hintergrund des Gleichnisses, lässt sich vermuten, bestand in einer symbolischen Totenfahrt, wie etwa Ratsuchende sie beim Höhlenorakel von Lebadeia unternahmen. Sie wurden gereinigt,